Mit dem Beginn des Wintersendeplans auf Kurzwelle und dem Ende der Sommerzeit in Europa am Sonntag, den 29.10.2023, ergeben sich auch Änderungen bei den Kurzwellenfrequenzen von Radio DARC. Ab kommender Woche erfolgen die Aussendungen des vereinseigenen Senders immer sonntags um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit wieder auf der Frequenz 6070 kHz. Benutzt werden die Sendeanlagen der ORS in Wien mit einer Ausgangsleistung von 100 kW an einer Quadrantantenne. Die bisher praktizierte Doppelausstrahlung auf 6055 und 6070 kHz wird zum Oktoberende eingestellt. Weiterhin aktiv wird die parallele Aussendung auf 9670 kHz im 31-Meter-Band sein. Diese verspricht vor allem in Norddeutschland momentan guten Empfang. Zusätzlich ist Radio DARC täglich nach wie vor um 20 Uhr auf 3955 kHz im 75-Meter-Band zu hören. Diese Frequenzen bleiben mit Inkrafttreten des Wintersendeplans unverändert. Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin im Foxhaus auf Welle 400 Meter. Mit diesen Worten begann am 29. Oktober 1923 in Deutschland die Ära des öffentlich zu empfangenen Rundfunks. Exakt auf den Tag genau, 100 Jahre nach dieser ersten offiziellen Ausstrahlung am 29. Oktober 2023, enthüllt der DARC e.V. eine Gedenktafel unweit des Übertragungsortes in Berlin. Bei der um 14 Uhr beginnenden Feier am Kollhoff Tower, Potsdamer Platz 1, Eingang zum Panorama-Punkt Berlin, sprechen der DARC-Vorsitzende Christian Enzfellner, Delta Lima 3, Mike Bravo Golf sowie ein Vertreter des Deutschen Technikmuseums in Berlin. Interessierte Gäste sind zur Enthüllung herzlich willkommen. Bereits am Vormittag und im Anschluss an die Enthüllung findet im Deutschen Technikmuseum Trebiner Straße 9 ein Jubiläumsprogramm mit Radiosendungen, Kinderunterhaltung und einem Festvortrag von Christian Enzfellner statt. Ebenso wird Radio DARC am 29. Oktober eine spezielle Sondersendung zusammenstellen, um den 100. Jahrestag des Rundfunks zu würdigen. Mehr Informationen dazu gibt es demnächst in den Medien des DARC sowie auf der Webseite des Deutschen Technikmuseums in Berlin. Rob Delta Mike, einst Charlie Mike, hat einen vereinfachten, webbasierten Antennendesigner und Rechner für alle diejenigen erstellt, denen die bekannten Simulationsprogramme wie SNEC oder 4NEC2 zu umfangreich erscheinen. Darüber berichtet @Delta Delta 5 Lima Papa auf dem Portal Ham Weekly. Laut Rob ist die Oberfläche zur Berechnung von Antennen bewusst einfach gehalten und auf gewöhnliche Drahtantennen beschränkt. Die Antennenaudelierungssoftware arbeitet im Backend der Webseite und nicht lokal auf dem PC. Es kann je nach Aufgabenstellung etwas dauern, bis die Ergebnisse angezeigt werden. Neben den Abmessungen für den Bau von Standardantennen werden auch das Ausbreitungsdiagramm, SBR-Diagramme, Antennenstromdiagramme und das Smith-Diagramm für die gewählte Antenne angezeigt. Das Online-Tool ist auf der Webseite von SOTA Antennas zu finden. Vielen ist noch der amerikanische Schauspieler Marlon Brando bekannt. Der im Jahr 2004 verstorbene Darsteller war aber auch Funkamateur mit den beiden Rufzeichen Kilo Echo 6 Papa Zulu Hotel und Foxtrot Oscar 5 Juliet Golf, was kaum jemand weiß. Für einen Arte-Dokumentarfilm über das Leben und Wirken von Marlon Brando sucht ein Team von Filmemachern kurzfristige Informationen, insbesondere über die von ihm benutzte Funkausrüstung. Bei sachdienlichen Hinweisen bitte eine Nachricht an pressestelle@darc.de. Auch das Team von Radio DARC nimmt gerne Hinweise unter der E-Mail-Adresse radio@darc.de entgegen. Das Filmteam geht davon aus, dass Brando in den letzten Jahren, die er in Los Angeles verbrachte, einen Sun Air HF-Transceiver für sein Hobby nutzte. Gesucht wird ein Gerät dieses Herstellers, das möglichst aus den 1960er Jahren sein sollte. Es würde für Filmaufnahmen gebraucht. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Nun wieder einen Zeitsprung zurück in die Anfangszeit des Radios. Mit den Top-Chart-Hits der 1920er Jahre. Der aus Ungarn stammende Orchesterleiter Barnabas von Gecsi war einer der bekanntesten Kapellmeister der 1920er Jahre in Deutschland und seine Werke waren deutlich von ungarischer Volksmusik geprägt. Kostprobe gefällig? Hier ist das Orchester Barnabas von Gecsi mit dem Pusta-Fox. Jahre Rundfunk in Deutschland. Meilenstein der Technik. In diesem Jahr begehen wir ein technisches Jubiläum. Der Rundfunk wird 100 Jahre alt. Am 29. Oktober des Jahres 1923 startete in Berlin die erste regelmäßige Aussendung von Radiosendungen. Doch bevor es zum ersten Radio kam, gab es schon ab dem Jahr 1900 den Beginn einer rasanten technischen Entwicklung, die Entwicklung der Funktechnik. Ein Radiofeature von Thomas Fitzel. Am Anfang war... Dreimal kurz, einmal lang. Das ist der Ursprung des Funkverkehrs. Das erste drahtlos gesendete Morsezeichen. Dreimal kurz, einmal lang. Im Morsealphabet steht dies für VV, wie Victory, Sieg. Nur dieses eine Morsezeichen schicken am 14. Mai 1897 der Italiener Guglielmo Marconi und der Berliner Professor für Elektrotechnik Adolf Slaby über das Wasser des Bristol-Kanals auf die Felseninsel Flatholm. 5 Kilometer weit. Adolf Slaby ist überwältigt. Das erste Ticken, die ersten deutlichen Morsezeichen, herübergetragen durch jenes unbekannte, geheimnisvolle Mittel, dem Äther. der die einzige Brücke bildet zu den Planeten des Weltalls. Und damit ist es für alle Zeiten mit der Stille im Äther vorbei. Ab jetzt zischt, rattert, knistert, pfeift und knallt es vor allem. Der Knallfunken. 1901 funkt schon das erste Signal über den Atlantik. Im brandenburgischen Nauen sendet der erste Knallfunksender bis zu den entferntesten deutschen Kolonien in Namibia. Aber dann knallen vor allem Maschinengewehre und Kanonen. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Der Krieg ist wieder einmal die Mutter aller Dinge. Der Funkverkehr als neue Waffe. Bei großen Schlachten funken sich anfangs alle so wild dazwischen, dass nur noch Rauschen und Pfeifen zu hören ist. Deshalb braucht es klar definierte Frequenzen. Der Stellungskrieg bringt aber auch endlose Langeweile in den Schützengräben mit sich. Besonders die Funker wollen unterhalten werden, um konzentriert bei der Sache zu bleiben. Und so sendet in einem Frontabschnitt in den Ardennen der vom Telefunkendirektor in einen Nachrichtenoffizier verwandelte Hans Bredow ein erstes Unterhaltungsprogramm. Aus Funkern bildete ich das erste Rundfunkensemble, bestehend aus Sprechern und Musikern, stellte Programme zusammen und ließ diese aussenden. So entstand gewissermaßen der erste Soldatensender. Diese Veranstaltungen wurden von einer größeren Anzahl Schützengrabenempfängern aufgenommen und lösten bei den Bedienungsmannschaften große Begeisterung auf, bis dann schließlich die Armeeleitung an diesem Unfug Anstoß nahm und die Fortführung aus militärischen Gründen untersagte. Missbrauch von Heeresgerät. Um zum Rundfunk zu werden, Funkverkehr, nicht nur zwischen einem Sender und einem Empfänger, sondern der stattdessen wirklich rund geht an alle, die empfangen können und so zum Rundfunk wird, braucht es erst noch eine Revolution. Wladimir Iljitsch Lenin, der damit in Russland die Oktoberrevolution auslöste. Der allrussische Rätekongress hat eine neue Sowjetregierung gebildet. Die Regierung Kerenskys ist gestürzt und verhaftet. Kerensky ist geflüchtet. Alle Institutionen sind in den Händen der Sowjetregierung. Und somit ist die erste Errungenschaft der russischen Revolution der Rundfunk. Zum Ende des Krieges ist die Nachrichtentruppe im deutschen Heer auf etwa 200.000 Funker angewachsen. Und genau diese Soldaten sind die technische Avantgarde, eben diejenigen Radiobastler, Tüftler und Erfinder, die zur rasanten Verbreitung des Rundfunks beitragen. In nur wenigen Jahren ist das Radio dann in fast jedem Haushalt, egal ob arm oder reich, zu finden. Das Radio ist ebenso eine Medienrevolution wie die Erfindung des Buchdrucks. Hans Bredow, ins Zivilleben zurückgekehrt, drückt mächtig auf die Tube. Tempo, Tempo für das neue Medium. Aber seine ersten Vorführversuche für die Presse scheitern ziemlich kläglich. Anstatt des Vortrags, den ich über den Sender halten ließ, war nur ein undeutliches Gegrunze hörbar, sodass ich wie ein begossener Pudel dastand und mir wie ein Hochstapler vorkam. Der Grund? Lautsprecher sind erst in der Entwicklung. Wenn Rundfunk, wie und wo sollte man ihn hören? Daheim? Überhaupt, wie soll dieses neue Medium heißen? 60% der Arbeiter sind arbeitslos oder auf Kurzarbeit. Ein Kilo Brot kostet 5 Milliarden Mark. Nach ersten Versuchssendungen startet die Berliner Funkstunde am Montag, den 29. Oktober, gewissermaßen zur Primetime um 20 Uhr mit der ersten regelmäßigen Rundfunksendung. Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin im Boxhaus auf Welle 400 Meter. Das Voxhaus am Potsdamer Platz in Berlin, Sitz der Schallplattenfirma Vox. Im Dachgeschoss das Sendestudio. Darin ein Klavier, ein Schränkchen mit Mikrofon und die Wände schon mit schallschluckendem Material bespannt. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungs- und Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Auch das schon von Anfang an. Gebühren. Kostenpunkt für die Rundfunklizenz 780 Milliarden Papiermark. Das schreckt den Berliner Zigarettenhändler Wilhelm Kollhoff nicht ab. Er ist der erste Beitragszahler und einer der noch ganz wenigen Hörer. Als erste Nummer bringen wir Cello Solo mit Klavierbegleitung. Andantino von Kreisler. Gespielt von Herrn Kapellmeister Otto Urach. Am Flügel Herr Fritz Goldschmidt. Friedrich Georg Knöpfke, der Direktor der Funkstunde, spricht diese ernsten Worte. 1933 wird er sich verzweifelt, drangsaliert und gedemütigt von der Gestapo das Leben nehmen. 1923 spielt man erst einmal eine Stunde klassische Musik. Wenige Tage später die erste Wortsendung. Eine Lesung von Heinrich Heines Gedicht »Das Seegespenst«. Mich selbst ergreift des fernen Klangs geheimnisvoller Schauer. Es hat ja tatsächlich etwas Gespenstisches. Die Stimmen, die Musik von Abwesenden aus dem Äther. Stimmen hören. Zauberei auf dem Sender, heißt dann tatsächlich 1924 das erste jemals ausgestrahlte Hörspiel. Halten Sie es für möglich? Ich meine, ganz im Prinzip, dass eine Musik ertönt, die tatsächlich nirgends gespielt wird. Ich meine, ob Sie das für möglich halten? November 1923 tauchen ganz andere Gespenster auf. Hitlerputsch in München gescheitert. Dies ist also die erste Nachrichtenmeldung. Hitler-Ludendorff-Putsch kläglich gescheitert. Ludendorff verhaftet. Hitler angeblich entflohen. Am Ende des Jahres 1923 hat der Rundfunk schon 467 Hörer. Hinzu kommen die ungezählten schwarzhörenden Radiobastler, zum Beispiel in den zahlreichen Arbeiterradioclubs. Für Schwarzhören werden bis zu 6 Monate Haft angedroht. Und wenn ich mir mal selber einen Empfänger bauen will, das mach mal, Bayerle. Bring dir deine 7 Sachen hierher und du sollst sehen, wir bauen mit dir einen neuen, piekfeinen Empfänger. Oh ja. Und dann geht es Schlag auf Schlag. In ganz Deutschland entstehen Rundfunkgesellschaften mit Beteiligung von privatem Kapital. Ihr Geld verdienen diese Gesellschaften anfangs mit dem Verkauf von Radiogeräten. Was die Welt funkt, hör mit Blaupunkt. Der heutigen ARD ist die damalige Sendelandschaft gar nicht so unähnlich. Der einfache Grund? Bis auf den Sender Königs Wusterhausen ist die Sendeleistung nur auf 100 Kilometer Reichweite beschränkt, wodurch die regionale Struktur vorgegeben wird. Erst später kommen leistungsstärkere Sender wie der Sender Mühlacker hinzu. Wo man geht, wo man sitzt und steht, ist vom Radio heute nur die Rede. Vom Kellerloch bis hoch zur Mansarde. Mit ebenso rasantem Tempo entwickeln sich alle bis heute gültigen Formen und Genres, das eben radiotypische. Und Rundfunk war live, ob Hörspiel oder Reportage. Die Reportage, der Bericht von der Landung des Zeppelin nach seiner großen Amerika-Reise, drohte in völlige Langeweile zu verrinnen, weil nichts geschah. 1928 in Berlin-Staaken. Man testet ein neues Andockmanöver an einem großen Masten. Es gelang nicht, die Spitze des Zeppelin in diese Narbe hineinzubuxieren. Ich schilderte das jetzt, ja, jetzt bin ich ziemlich sicher. Jetzt steht die Spitze des Flugzeugs direkt über der Narbe gleich. Nein, wieder nichts, nein. Da Alfred Braun fürchtet, dies könnte sich jetzt so endlos und langweilig wiederholen. Und da erfand ich in meiner Verzweiflung einen Hasen. Einen Hasen, der in den geschlossenen Kreis der prominenten Zuhörer, die zum Teil mit Seidenhüten vertreten waren, da standen Vertreter des Ministeriums, ich erfand einen Hasen, der ängstlich unter den Menschen hin und her rannte und manchmal verschwand und nicht zu sehen war. Und wenn gar nichts geschah, dann brach ich den Satz ab. Nein, es ist wieder nicht, aber der Hase, der ist jetzt, da taucht er wieder auf. Ich sitze den ganzen Tag an meinem Radio. Alfred Braun bringt Tempo in die Reportage und das in einer Zeit, die in das Tempo geradezu vernarrt ist. Alfred, der Braune, der macht mir stets Laune. Und was die Milch kostet, weiß man gleich Bescheid. Tempo ist das Modewort Ende der 20er Jahre. Und so kommt auch der Sport in den Rundfunk. Mit 6-Tage-Rennen und Boxen als die beliebtesten Sportarten. Nina, springen Sie doch in Nina. Nein, versucht einen rechten Haken, der den Knockout bringen sollte. Doch ging er viel zu tief. Im Endfighting bearbeiten Sie sich wieder. Schlagen Sie gegen das Kind Schmeling. Und Schmeling mit Rechten gegen die Nieren und das Herz des Amerikaners. Und hier mit Ende der Kampf der beiden Gegner. Innerhalb von nur wenigen Jahren steht das Radioprogramm mit allen Formen und Genres über Konzert, Opernaufführungen, Unterhaltungsmusik, Vorträge, Lesungen, Reportagen und Hörspielen. Je umfangreicher das Programm täglich wird, desto gezielter werden nun auch spezifische Hörergruppen angesprochen. Hier ist der Mitteldeutsche Rundfunk. Jetzt kommt unsere Kinderstunde. Wir spielen und basteln mit Ilse Obrich. Eine Bastelei erübrigt sich aber mehr und mehr, die Radiobastelei. Denn Radiogeräte werden immer billiger und für jedermann erschwinglich. Die diesjährige Rundfunkausstellung in Berlin brachte der deutschen Öffentlichkeit als erfreuliches Ergebnis nationalsozialistischer Wirtschaftsgestaltung eine beachtliche Verbilligung der Empfangsgeräte. Doch damit beginnt auch ein anderes Kapitel des Rundfunks. Gleichschaltung, Propaganda und Missbrauch des Rundfunks. Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer. Der Rundfunk startete anno 1923. Das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Aber was hat das Radio mit dem Amateurfunk zu tun? Im Namen des heutigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. findet sich zwar auch das Wort Radio wieder, aber in den Anfängen der Funktechnik hatte das eine ganz andere Bedeutung. Da es Anfang der 1920er Jahre kaum käuflich zu erwerbende Empfänger gab und diese zudem mehrere Monatslöhne kosteten, war Selbstbau eine der wenigen Möglichkeiten, wie auch durchschnittlich verdienende Bürger an einen Radioempfänger kamen. Das war Bastelei, technisches Experimentieren mit der Funktechnik, ganz so, wie es auch heute immer noch die rund 70.000 Funkamateure in Deutschland machen. Daran hat sich also 100 Jahre lang nichts geändert. Man brauchte technisches Wissen und Expertise, gegenseitigen Erfahrungsaustausch und auch Fachliteratur. Und so kamen auch ganz schnell die ersten Radioclubs in Deutschland auf. Radio DARC-Mitarbeiter Steffen, Delta Mike 6 Whiskey Alpha November aus Chemnitz, hat sich mal auf die Suche nach den ersten Radiohörern und deren Bastelprojekten gemacht. 100 Jahre Rundfunk, 100 Jahre Funk und dann aus Sicht eines Funkamateurs. Klar höre auch ich jeden Tag, wie fast jedermann, Rundfunk im Radio, am PC oder mit dem Smartphone. Bei meinen Recherchen zur Amateurfunkgeschichte, die vor ca. 100 Jahren begann, bin ich auf sehr interessante Details gestoßen, die Rundfunk und Amateurfunk miteinander verbinden. Die damalige Rundfunk-Bastelbewegung und speziell das Deutsche Funkkartell, das kann mit als Geburtshelfer des deutschen Amateurfunks betrachtet werden, da zahlreiche spätere Funkamateure in den damaligen einschlägigen Radioclubs ihr Fachwissen erlangten. Details und viele Hintergrundinformationen, nicht nur für Funkamateure, findet man dazu im Internet unter der Adresse https://100fk.de. Für Anfragen, Anregungen oder Hinweise steht auf dieser Seite unter der Rubrik Fragen und Antworten ein Formular zur Verfügung. Wir freuen uns auf viele Reaktionen. Wer heutzutage auf seinem Smartphone unter anderem Radio-Apps oder im Auto Rundfunk über das DAB Plus hört, wird sich möglicherweise kaum Gedanken machen, wie das alles funktioniert. Geschweige, wie das einmal angefangen hat. Der Rundfunk wird offiziell 100 Jahre alt und die erhaltenen Tonaufzeichnungen der ersten Sendung ist den meisten bekannt. Am 29. Oktober 1923 um 20 Uhr sendete die Funkstunde Berlin die erste Unterhaltungssendung im Umkreis von Berlin über den Äther mit dieser Ankündigung. Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin im Boxhaus auf Welle 400 Meter. Im Berliner Foxhaus, Potsdamer Straße, stellte die Fox Grammophon Gesellschaft ein kleines Dachkämmerchen von einigen Quadratmetern Grundfläche zur Verfügung. Der Sender war relativ einfach und primitiv aufgebaut, aber es ging und das war für den Anfang die Hauptsache. Die Sendeleistung lag bei ca. 250 bis 500 Watt auf Mittelwelle. Heutzutage hat ein Mittelwellensender, es gibt ja nicht mehr viele, aber die, die noch existieren, haben Sendeleistungen von 100.000 bis 300.000 Watt. Die Sendeantenne war damals vom Foxhaus auf dem Dach mit zwei Masten über mehrere Gebäude hin aufgebaut. Natürlich waren diese Sendungen nur in einem geringen Umfeld zu empfangen, aber schon kurze Zeit später, am 22. Januar 1924, kam es zur Gründung der Mitteldeutschen Rundfunk AG, Gesellschaft für Belehrung und Unterhaltung in Leipzig, der MIRAG. Somit war dann mit Beginn des Sendebetriebs am 2. März 1924 ein Rundfunkprogramm auf Welle 450 in Sachsen und damit auch in Chemnitz zu hören. Dieser Tag kann eigentlich als die Geburtsstunde des Rundfunkempfangs in Mitteldeutschland angesehen werden. Das damalige Pausenzeichen war die Wiedergabe der Noten zu den Buchstaben Bach, also B-A-C-H. Gegenwärtig wird viel über die Rundfunksender berichtet, also die Macher. Sicherlich eine technische Herausforderung seiner Zeit, aber Rundfunk besteht ja aus zwei Komponenten. Die Rundfunkmacher, ja, und die Rundfunkhörer. Das neue Medium Rundfunk begeisterte die Menschen und jeder wollte die Musik aus der Luft hören, wie es manche damals ungläubig formulierten. Dafür waren Empfangsgeräte, also kurz Radios, Voraussetzung. Doch zur Erinnerung, wir befinden uns Anfang der 1920er Jahre. Es gab damals im Oktober 1923 in Deutschland genau 253 Personen, die sich ein Radioempfangsgerät und die erwähnte Gebühr für den Empfang auch leisten konnten. Nach Ende der Inflation 1924 kostete ein Radio zwischen 400 und 500 Reichsmark. Die jährliche Rundfunkgebühr in Deutschland betrug 60 Reichsmark. Später wurde sie auf 24 Reichsmark gesenkt. Ein Arbeiter verdiente im Schnitt 88 Pfennige pro Stunde, ein kleiner Angestellter weniger als 200 Reichsmark im Monat. Bedingt durch die Wirtschaftskrise gab es außerdem eine hohe Arbeitslosigkeit. Besonders davon betroffen war eine große Anzahl der demobilisierten Soldaten nach dem Ersten Weltkrieg. Der gewachsenen Bedeutung der Nutzung des Funks entsprach, dass es gegen Ende des Ersten Weltkrieges über 150.000 Nachrichtensoldaten mit entsprechendem Grundlagenwissen gab. Der Krieg war zu Ende und nun? Radio war in Deutschland gerade in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und einer Inflation in der tiefsten seelischen und wirtschaftlichsten Not. Die Euphorie um dieses neue Medium war wie ein befreiendes Wunder, dessen Auswirkungen auf das kulturelle, politische und wirtschaftliche Leben nicht hoch genug bewertet werden konnte. Für einen befriedigenden Empfang des neuen Mediums Rundfunk gab es neben den erwähnten wenigen verfügbaren teuren Geräten eine erfolgsversprechende Alternative. Mit etwas Geschick und einem überschaubaren Aufwand konnte man sich Empfangsgerät mit einer Verstärkerröhre, ein sogenanntes Audion, selbst bauen. Für alle technischen Begabten eine echte, aber lösbare Herausforderung. So entstanden spontan zahlreiche Radiobastelclubs. Hinzu kamen zahlreiche Bücher und Zeitschriften mit Bastelanleitungen aller Art. Aber Deutschland wäre nicht Deutschland ohne Gesetze und Bestimmungen. Ganz voran natürlich die Sorge um die möglichen entgehenden Rundfunkgebühren, also die Geldquelle der Reichstelegrafenverwaltung und damit für den Staat. Gleichzeitig gab es aber noch ein technisches Problem. Das Audion benutzte zur Verstärkung der empfangenen Signale eine Rückkopplung, die bei falscher Handhabung zu hochfrequenten Schwingungen führt. Dann mutiert der Empfänger zum Sender, was andere Rundfunkhörer oder Dienste stören könnte. Um den Rundfunkempfang trotzdem einer großen Allgemeinheit zugänglich zu machen, gab es durch den Vater des deutschen Rundfunks, Hans Bredow, den Vorschlag, das Radiobasteln quasi unter Kontrolle der Reichspost zu stellen. Grundlage war dafür der erste deutsche Radioclub, der bereits in Berlin am 6. April 1923 gegründet wurde. Die Vereinssatzung wurde allen interessierten Radioenthusiasten als Vorlage zur Verfügung gestellt. So entstanden innerhalb kürzester Zeit zahlreiche regionale Radioclubs. Damit diese Entwicklung nicht außer Kontrolle zu geraten drohte, wurde die Bewegung der deutschen Radioclubs im Januar 1924 zum deutschen Funkkartell in der Regie der Oberpostdirektionen zusammengeführt. Man könnte diese Idee eigentlich auch als eines der ersten erfolgreichen Franchise-Konzepte bezeichnen. Die Radioclubs entwickeln sich in kürzester Zeit damit zu den größten freiwilligen Bildungseinrichtungen auf technischem Gebiet. Es ist sicherlich nicht vermessen zu sagen, dass somit eine der erfolgreichsten freiwilligen technisch-populärwissenschaftlichen Aktionen in der Geschichte Deutschlands entstand. Das deutsche Funkkartell zählte 1924 bei der Gründung 15.000 und bereits Ende des Jahres 33.400 Mitglieder. Davon war der Mitteldeutsche Radioverband e.V. mit 6.128 Mitgliedern eine der größten Organisationen mit untergeordneten Vereinen in fast allen größeren Städten Sachsens. Herstellung und Benutzung der Geräte, also die Audion-Versuchserlaubnis, waren mit hohen fachlichen Auflagen und damit erforderlichen Kenntnissen verbunden, die in den Radioclubs vermittelt wurden. Alle Geräte wurden nach Fertigstellung, natürlich gegen eine Gebühr, geprüft. Damit wurde die Gefahr von Störungen anderer Rundfunkhörer unterbunden. Nicht zu vergessen, dass mit jeder Rundfunkgenehmigung natürlich der Staat verdiente, denn für die Benutzung musste man diese monatliche Gebühr entrichten, wodurch der Staat sich eine wichtige Einnahmequelle erschloss. DARC Radio, your favorite station. gesagt, es ist bestimmt. Und die Leu und die Leu und die Leu kriegen nimmer Gnur. Und die Mu und die Mu und die Mu, sie spielt dazu. Mit meinem alten Radio bin schon lang ich nicht mehr froh. Und ich dachte hin und her, wie das wohl zu ändern wäre. Denn ein großer, schöner, neuer Apparat ist mir zu teuer. Und weil ich ein Bastler bin, setz ich mich gleich selber hin. Spulen setze, Stufenschalter, Netztrafo und Buchsenhalter, 100 Meter Kupferdraht und ein Blitzschutzautomat, eine riesen Sperrholzplatte, Lötdraht und Antennematte, Kurzschlussbügel isoliert, dass den Röhren nichts passiert. Übertrager samt Membrane, dicke, dünne, große, kleine Knöpfe, Skalen samt den Seil, fertig ist der Unterteil. Während ich daran zu basteln, fällt mir ein, das wird ein Kastel. Das, was soll ich stückeln spielen? Die Idee macht mich ganz wild. Anschluss für den Plattenspieler, Bügeleisen, Butterkühler, Zentrifuge, Waschmaschine, alles ist in dem Kasten drin. Eine komplette Thermosflaschen, eine Maschine zum Geschirr abwaschen, Staubsauger und Telefon und ein Koffergrammophon. Nähmaschine und Kaffeekanne, Speicher für die Badewanne. Da ein Bad mit Jazzmusik ist für mich das höchste Glück. Wärme, Küssen, Höhen, Sonne und ein Riesenplatzpatrone. Stell ich dann den Radio ein, Mensch, wird es ein Wirbel sein. Jazzmusik Sieg aus allen Ländern, Töns von Platten, live und Bändern, Paraguay und Uruguay und auch Tschechoslowakei, München, Rom und Groß-Berlin, dazu geht die Waschmaschine, Schurige sind rote Rosen und ich bügelt mir mein Hose. Alles schnurrt und kracht und summt, dass der Konsensator brümmt, dazu Töns vom Kasten raus, singen, pfeifen und Applaus. Sollt mir das zuwider sein, stell ich dann das Knöpferlein, dort wo drauf steht Platzpatron, Bums und alles fliegt davon. Aber nein, ich hab mich geirrt, wissen Sie, was jetzt passiert? Äußerst durcheinander kaut und ertönt jetzt doppelt laut. Helle ging der Troubadour, Nähmaschine steppt dazu und der Staubsauger und Schreck saugt die kurzen Wellen weg. Und jetzt scheppert's aus dem Kasten, einer malträtiert die Tasten, eine Violine kratzt, dass die Thermosflaschen platzt. Jetzt ist gar ein Bebop drin, ja, das freut die Waschmaschine. Und beim Richard Strauss und Kraus rinnt der Bordmanns Wasser aus. Und es klopfen und es läuten Nachbarn schon von allen Seiten, keiner hält den Wirbel aus. Feuerwehr steht schon vorm Haus und ein Arzt aus Egelfing hat's mit mir noch schnell einen Swing. Lebet wohl ihr langen Well, ich komm in der Gummizell. So ein Ra, so ein Ra, so ein Radio, mein Kind. Macht ein Gra, macht ein Gra, macht ein Krach, der ist bestimmt. Und die Leu, und die Leu kriegen immer Gnur. Und die Mo, und die Mo, und die Mo, sie spielt dazu. Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt. Auch in unserer heutigen Technikecke blicken wir zurück ganze 100 Jahre. So alt ist dieses Medium, das Sie gerade hören, und bereits am 29. Oktober 1923 startete der regelmäßige Rundfunk. Aber das war keinesfalls die allererste Radiosendung, die es gab. Die fand schon 3 Jahre früher statt, nämlich am 22. Dezember 1920. Sie stammte aus dem kleinen Städtchen Königs Wusterhausen bei Berlin vom sogenannten Funkerberg. Und genau dort haben Radioenthusiasten den alten Sender von damals nachgebaut, um das Hörerlebnis der 1920er Jahre nochmal nachzuerleben. Christoph Richter hat sie besucht. Hallo, hier Königs Wusterhausen auf Welle 2700. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass unsere Station jetzt großjährig geworden ist, wollen wir Ihnen ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert senden. So ungefähr muss vor 100 Jahren 1920 die erste Radiosendung geklungen haben. Ein Weihnachtskonzert, das am 22. Dezember jenen Jahres live übertragen wurde. Das Entscheidende von dieser Sendung am 22. Dezember 1920 war, dass die Techniker eben Sprache und Musik übertragen haben. Und damals haben sie auch quasi zur Musikübertragung einfach die Telefonsprechkapsel vor den Hörer eines Grammophons gehalten und haben damit eben die Musik dann übertragen. Erzählt Rainer Sukow, Radioenthusiast und der Vorsitzende des Sender- und Funktechnikmuseums in Königs Wusterhausen. Geschätzt wird, dass die erste öffentliche Radiosendung etwa 150 Menschen gehört haben. Exakt weiß man es jedoch nicht. Damals eine Mediensensation, heute gilt es als die Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland. Das Senderhaus 1, das auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen auf einer Art kleinem Berggipfel steht, gilt heute noch als das erste Funkhaus Deutschlands. Ja, wobei bei uns die Besonderheit war, in heutigen Funkhäusern sind ja meistens in Anführungsstrichen nur die Redaktionen. Die Sender stehen irgendwo in der Pampa und keiner weiß, wo die Sender stehen. Von der Warte her waren wir nicht nur Funkhaus, sondern erstes Senderhaus für den Rundfunk. Das stimmt schon, ja. Ursprünglich war der Funkerberg eine militärische Funkstation. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die einzige Kaserne in Königs Wusterhausen, eine Kleinstadt am südöstlichen Stadtrand von Berlin, auf Betreiben des damaligen Ministerialdirektors Hans Bredow von der Reichspost übernommen. Heute ein technisches Museum, das von einem Förderverein betrieben wird. Gesendet wurde mit einem sogenannten Lichtbogensender. Das Original gibt es nicht mehr, weshalb eine Handvoll Radioenthusiasten 4 Jahre lang getüftelt und gebastelt haben, um den ursprünglichen Sender in einer Art Miniaturversion nachzubauen. Zu sehen sind für den Laien willkürlich angeordnete, Spulen, handgelötete Drähte, elektrische Bauteile wie Regler, Widerstände und Stecker. Würde ich sagen, zünden wir nochmal den Lichtbogen und machen mal Musik. Ja, dann geht's jetzt los. Jetzt arbeiten wir mit 150 Kilohertz. Das ist Welle 2000, also die Signalwelle. Länge beträgt 2 Kilometer, ne? Deswegen Langwelle. Erzählt Radiotüftler Mike Schilling erhaben, behutsam und mit ein wenig Stolz im Gesicht, betreibt er wie ein Magier den Nachbau des ersten Rundfunksenders in Deutschland. Dazu hat er ein Schlückchen reinen Alkohols in die Brennkammer gefüllt. Plötzlich sieht man einen leuchtenden Funken und der Sender sendet, verrauscht und knisternd, eben Radio wie früher. Das Mikrofon ähnelt einer Klobürste, ist aber die Sprachkapsel eines alten Telefons. Und jetzt können wir es so klingen lassen, wie es klingt, vielleicht idealerweise am Radio hören. Hallo, hier Königs Wusterhausen auf Welle 2000. Jedes Mal, wenn Sie vom Funkerberg in Königs Wusterhausen mit der Technik von damals senden, durchströme Sie alle ein tiefes Glücksgefühl, erzählt Rainer Soko vom Sende- und Funktechnikmuseum in Königs Wusterhausen. Mehr noch, man fühle sich wie ein Rundfunkpionier vor 100 Jahren, als Tüftler mit bahnbrechenden Erfindungen wie dem Lichtbogensender das Radio zum Laufen gebracht haben. Das Schöne am Funkerberg in Königs Wusterhausen ist, dass es der authentische Ort ist. Dass wirklich hier in diesem Haus das Urfeuer des Rundfunks gelodert hat. Hier ging das alles los. Hier hat das erste Mal der Funke gelernt, Rundfunk zu werden, Sprache und Musik zu transportieren. Und der Funkerberg mache auch die Bedeutung des Radios nochmal klar, dass zugleich auch immer ein Medium der Freiheit sei, meint zumindest Rainer Soko, ein gelernter Nachrichtentechniker. Heute ist er Ausbilder bei der Telekom und Radiofanatiker, wie er selbst sagt. Zur Erklärung, wenn ich etwas mit einem Sender abstrahle über eine Antenne und irgendwo sitzt wieder einer mit einer Antenne, empfängt es und hört sich das an, dann weiß niemand, wer derjenige und wo er sich aufhält, der das hört. Und das ist, finde ich, ist ein großes Stück Freiheit. Wenn es im Zweiten Weltkrieg das Internet gegeben hätte, dann hätte keiner BBC gehört, weil alle hätten es gewusst. Und von der Warte ist Radio und Rundfunk für mich auch, also terrestrisch gesendeter Rundfunk, immer auch ein Stück Freiheit. Die Abschaltung der Mittelwellen- und UKW-Sender sehe daher auch kritisch und mit einem weinenden Auge, sagt Soko noch. Ich hoffe sehr, dass es den Rundfunk im Sinne von per Antenne ausgestrahlt noch lange, lange gibt. Vor 100 Jahren erlebte das Radio im Brandenburgischen seine Geburtsstunde. Der reguläre und regelmäßige Senderbetrieb begann erst 3 Jahre später, am 29. Oktober 1923 im Berliner Voxhaus. Doch vom Funkerberg in Königs Wusterhausen aus hat das Radio in Deutschland seinen Siegeszug angetreten. Ein authentischer Ort, der Technikgeschichte geschrieben hat. DARC Radio, your favorite station. Freu mich, wach ich, wein ich, lach ich, heut weiß ich nicht, was ich tu. Wo ich gehe, wo ich stehe, lachen die Menschen. das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Wettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. Nach einer Sendung mit viel Rundfunkhistorie aus den Anfängen des Radios, aber zum Schluss nochmal zurück. In die heutige Zeit, in den Oktober 2023. Die DX-Enthusiasten wollen schließlich wissen, wie es um die Ausbreitungsbedingungen auf der Kurzwelle bestellt ist, denn schließlich locken momentan noch immer einige interessante DX-Expeditionen aus wirklich exotischen Zielen. Die aktuelle Prognose kommt wie immer von unserem Funkwetterspezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC. Ich hätte das mit dem steigenden Trend bei der Sonnenaktivität letzte Woche vielleicht nicht so laut sagen sollen, denn es ging wieder nach unten. Der solare Flux lag zwischenzeitlich nur noch knapp über 130 Einheiten. Nicht überraschend ist auch die Flair-Tätigkeit doch ganz erheblich zurückgegangen. Waren das vor einer Woche noch um die 20 pro Tag, so wurden letzten Mittwoch gerade mal noch 2 beobachtet. Aber das hat den Ausbreitungsbedingungen nicht wirklich geschadet, denn als Gegenbewegung stellt sich die Ionosphäre auf Winter um. Das heißt, dass sich die Gaszusammensetzung im Bereich der F-Region ändert, hin zu Bestandteilen, die sich etwas leichter ionisieren lassen. Und dann gibt es noch den seit Ende der 1930er Jahre bekannten, aber bislang nicht erklärten Effekt, dass die Ionosphäre im Dezember und Januar in Summe mehr freie Elektronen enthält als ein halbes Jahr später, auch auf der Südhalbkugel. Ein Teil der Wahrheit ist sicherlich, dass die Erde um den 3. Januar der Sonne am nächsten steht und um den 5. Juli am weitesten von ihr entfernt ist. Und, logisch, je näher wir dran sind, desto intensiver ist die auf die Ionosphäre einwirkende Strahlung. Aber das macht gerade mal einen Unterschied von 7% aus, der Effekt ist aber mindestens viermal größer. Uns kann es als Bewohner der Nordhalbkugel dieses Planeten nur recht sein. Und schaut man auf den Verlauf der MUF, der höchsten noch nutzbaren Frequenz für einen Sprung von 3000 Kilometern, dann liegt sie tagsüber stets über 30 MHz und klopft in der Spitze immer mal wieder bei 40 MHz an. Es sind also weiterhin alle oberen Bänder geöffnet, vor allem auch das 10-Meter-Band. Und da ist auch einiges geboten. Auf keinem Kurzwellenband kann man so gut mit kleiner Station großes TX machen. Der Blick aufs Erdmagnetfeld zeigt ruhige bis sehr ruhige Bedingungen und das ist so nahe am Maximum des Aktivitätszyklus gewiss keine Selbstverständlichkeit. Immer mal wieder gibt's kleinere Stoßwellen im Sonnenwind, die dann für ein paar Stunden Unruhe stiften. Über dieses Wochenende sind drei solche Ereignisse wahrscheinlich, alle ausgehend von koronalen Masseauswürfen. Aber von großen Magnetstürmen, die dann auch noch einige Tage nachwirken, ist wirklich nichts zu sehen. Die Flare-Tätigkeit hat seit Donnerstag leicht zugenommen und auch für die Sonnenaktivität wird eine langsame Erhöhung auf 140 bis 150 Einheiten erwartet. Die weitgehend ungestörten Ausbreitungsbedingungen setzen sich also fort. Alle Bänder von 40 bis 10 Meter werden grundsätzlich weltweite Ausbreitung erlauben. Auch auf 6 Meter tut sich etwas. Dort ist es häufig transäquatoriale Ausbreitung in südliche Afrika. Und damit geht es in die letzte Woche dieses wirklich goldenen Oktobers. Jedenfalls ist er das auf der Kurzwelle. Und für den November sieht es auch gut aus. Damit bis nächste Woche, wo es aus gegebenem Anlass ein verkürztes Funkwetter geben wird. Denn da haben wir was Besonderes vor. Good DX! Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören. Moin. Tschüss. Servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.